SWR 2 Extra. Die Macht der Musik. Dschungel. Am Mikrofon Beatrix Gillmann. Wenn Worte nicht mehr weiterhelfen, tut's manchmal die Musik. Als emotionale Übersetzungshilfe in schwierigen Beziehungsphasen rangiert die Popmusik da ganz vorne. Was verwickelte Beziehungsdialoge mit nicht absehbarem Ende nicht schaffen, erreicht vielleicht ein Popsong. Die Welt wird wieder rosa und die Liebste trägt ein Lächeln auf. Und wenn es sich auch musikalisch doch nicht mehr hinbiegen lässt, dann hilft das Sortieren der eigenen Plattensammlung wenigstens beim Liebeskummer haben. In seinem Roman High Fidelity hat der englische Kultautor Nick Hornby vor 13 Jahren den Prototyp des popmusiksozialisierten Helden geschaffen. Was sich frühere Generationen noch um Poetisierung ringend aus den blutenden Herzen geschrieben haben, macht sein Rob Fleming mit Listen und stellt seine Top 5 der unvergesslichsten Trennungen auf. Ob das wirklich gegen Liebeskummer hilft, erfahren Sie heute und in den nächsten 4 Dschungelsendungen. Die ewigen Top 5 meiner unvergesslichsten Trennungen für die einsame Insel in chronologischer Reihenfolge. Erstens, Alison Ashworth. Zweitens, Penny Hardwick. Drittens, Jackie Allen. Viertens, Charlie Nicholson. Fünftens, Sarah Kendall. Ja, das waren diejenigen, die wirklich wehgetan haben. Findest du deinen Namen darunter, Laura? Ich schätze, du könntest dich unter die Top 10 mogeln. Aber unter den Top 5 ist kein Platz für dich. Diese Plätze sind für Demütigungen und Herzschmerz eines Kalibers reserviert, die du mir gar nicht zufügen könntest. Wenn du mich wirklich fertig machen wolltest, hättest du früher kommen müssen. Alison Ashworth, 1972. Die meisten Abende trieben wir uns im Park um die Ecke rum. Ich lebte in Hertfordshire, hätte aber ebenso gut in irgendeiner anderen englischen Vorstadt wohnen können. Es war die typische Vorstadt und der typische Park. 3 Minuten von zu Hause auf der anderen Seite der Straße mit der kleinen Geschäftszeile. Ein Supermarkt, ein Zeitschriftenladen, ein Spirituosenladen. Wir waren 12 oder 13 und hatten gerade die Ironie entdeckt. Zumindest das, was ich später als Ironie erkannte. Auf der Schaukel oder dem Karussell und dem anderen vor sich hinrostenden Kinderzeugs zu spielen, gestatteten wir uns nur, wenn wir das mit einer gewissen verlegenen, ironischen Distanz tun konnten. Die äußerte sich entweder in aufgesetzter Geistesabwesenheit, pfeifen, angeregt plaudern oder mit einer Kippe oder Streichholzschachtel herumspielen klappte meistens, oder einem Flirt mit der Gefahr. Also sprangen wir von der Schaukel, wenn sie am höchsten stand, und schwang die Schiffsschaukel hoch, bis sie fast senkrecht war. Sobald man nur irgendwie beweisen konnte, dass dieser Kinderkram die Möglichkeit bot, sich die Rübe aufzuschlagen, fanden wir es wieder okay, darauf zu spielen. Allerdings kannten wir keine Ironie, wenn es um Mädchen ging. Uns fehlte einfach die Zeit, sie zu entwickeln. Im einen Augenblick gab es noch keine Mädchen, jedenfalls nicht in einer Form, die uns interessiert hätte. Und im nächsten Augenblick waren sie nicht mehr zu übersehen. Gerade noch hatte man ihnen dafür, dass sie die eigene Schwester oder die eines anderen waren, eine Kopfnuss verpassen wollen. Und im nächsten Augenblick wollte man, ehrlich gesagt, wussten wir nicht, was wir im nächsten Augenblick wollten. Aber da war etwas. Was bitte hatten wir denn, was wir vorher nicht gehabt hatten? Kieksige Stimmen. Aber was hat man schon von einer Kieksstimme? Und das sprießende Schamhaar war ein strenges Geheimnis zwischen uns und unseren Unterhosen. Und Jahre sollten vergehen, bis jemand vom anderen Geschlecht bestätigen konnte, dass es da war, wo es hingehörte. Die Mädchen hingegen hatten ganz unübersehbar Brüste und eine zu ihnen passende neue Art zu gehen, mit über der Brust verschränkten Armen, einer Pose, mit der sie das, was passiert war, gleichzeitig überspielten und betonten. Und dann das ganze Make-up und Parfum ausnahmslos billig und ungeschickt, manchmal bis zur Lächerlichkeit aufgetragen. Aber doch ein ziemlich alarmierendes Zeichen dafür, dass eine Entwicklung ohne uns jenseits unseres Horizonts, hinter unserem Rücken stattgefunden hatte. Ich fing an, mit einer von ihnen zu gehen. Halt, stimmt nicht. Ich hatte absolut keinen Anteil an dem Entscheidungsprozess. Ich könnte auch nicht behaupten, dass sie anfing, mit mir zu gehen. Das Problem liegt in der Formulierung mit jemandem gehen, denn sie unterstellt irgendeine Art von Übereinstimmung und Ebenbürtigkeit. Was passierte war, dass die Schwester von David Ashworth sich von dem weiblichen Trüppchen löste, das sich jeden Abend bei der Bank versammelte, und mich unter ihre Fittiche nahm, sich unterhakte und mich von der Schiffsschaukel entführt. Heute weiß ich nicht mehr, wie sie das anstellte. Ich glaube, selbst damals war es mir nicht klar, denn ich entsinne mich noch gut, wie völlig perplex ich plötzlich mitten in unserem ersten Kuss war, weil ich mir nicht im geringsten erklären konnte, wie Alison Ashworth und ich so intim hatten werden können. Mir war nicht mal klar, wie ich auf ihrer Seite des Parks gelandet war, weit weg von ihrem Bruder und Mark Godfrey und den übrigen, oder wieso wir uns von Alisons Haufen abgesetzt hatten, oder wieso sie mir ihr Gesicht zuneigte, damit ich wusste, dass von mir erwartet wurde, meinen Mund auf ihren zu drücken. Die ganze Episode widersetzt sich jeder rationalen Erklärung. Aber alle diese Dinge geschahen und sie wiederholten sich, auch am folgenden Abend und am Abend darauf. Wie kam ich dazu? Wie kam sie dazu? Wenn ich heute Menschen auf diese Weise küsse, mit Mund und Zunge und allen Schikanen, dann nur, weil ich auch andere Dinge will. Sex, Freitagabende im Kino, Gesellschaft und Gespräche, sich überschneidende Familien und Freundeskreise, heiße Zitrone ans Bett gebracht bekommen, wenn ich krank bin. Ein neues Paar offene Ohren für meine Platten und CDs. Vielleicht einen kleinen Jungen namens Jack oder ein kleines Mädchen namens Holly. Aber nichts von all dem wollte ich von Alison Ashworth. Keine Kinder, denn wir waren Kinder. Und keine Freitagabende im Kino, denn wir gingen Samstagmorgens. Und keine heiße Zitrone, darum kümmerte sich meine Mom. Nicht einmal Sex. Sex schon gar nicht. Lieber Gott, keinen Sex. Die schmutzigste und erschreckendste Erfindung der frühen 70er. Was sollte die Knutscherei also? Die Wahrheit ist, sie hatte nichts zu bedeuten. Wir tappten einfach im Dunkeln. Aber jetzt kommt's, Laura. Als ich am vierten Abend unserer Beziehung im Park erschien, saß Alison mit Kevin Bannister im Arm auf der Bank. Ich erstarrte. Ich wurde knallrot und hatte auf einmal verlernt zu laufen, ohne mir dabei jedes einzelnen Körperteils bewusst zu sein. Was tun? Wohin gehen? Ich wollte mich nicht prügeln. Ich wollte nicht mit den beiden rumsitzen. Ich wollte nicht nach Hause gehen. Also steuerte ich ganz auf die leeren Players-Packungen konzentriert, die den Weg zwischen den Mädchen und Jungen markierten, und ohne auf, nach hinten oder zur Seite zu blicken, zurück ins Rudel der einzelnen Männchen, die an der Schiffsschaukel hingen. Auf halbem Weg unterlief mir meine einzige Fehlleistung. Ich blieb stehen und sah auf meine Uhr, obwohl ich ums Verrecken nicht sagen könnte, was ich damit ausdrücken wollte oder wem ich damit etwas vorzumachen hoffte. Wie viel Uhr muss es sein, damit ein 13-jähriger Junge ein Mädchen stehen lässt und sich mit schwitzenden Handflächen, rasendem Herz, verzweifelt mit den Tränen kämpfend auf den Spielplatz verzieht? Und das war's dann. Was hatte ich falsch gemacht? Erster Abend, Park, Kippe, Knutschen. Zweiter Abend, Dito. Dritter Abend, Dito. Vierter Abend, abgemeldet. Okay. Vielleicht hätte ich die Zeichen erkennen sollen. Vielleicht habe ich es provoziert. Jetzt hab ich's. So etwa beim zweiten Dito hätte ich peilen müssen, dass es eng wurde. Dass ich die Dinge so hatte schleifen lassen. Dass sie sich nach einem anderen umzusehen begann. Aber sie hätte doch wenigstens versuchen können, es mir zu erklären. Sie hätte mir doch wenigstens ein paar Tage mehr zugestehen können, um die Sache in Ordnung zu bringen. In allem, was mir seitdem widerfahren ist, scheint immer noch dieser Abend nachzuwirken. Es kommt mir vor, als seien alle meine Liebesgeschichten verschlüsselte Varianten jener ersten. Natürlich musste ich diesen endlosen Weg nie wieder gehen. Und nie wieder mit so hochroten Ohren. Ich musste nie wieder die Players-Packungen zählen, um spöttischen Blicken auszuweichen und Tränenströme zurückzuhalten. Nicht wirklich. Nicht eigentlich. Nicht tatsächlich. Es fühlt sich nur manchmal so an. Many rivers to cross, but I can't seem to find my way over. Laura geht am frühen Montagmorgen nur mit einer Reisetasche und einer Plastiktüte. Es ist ein unbeholfener Abgang. Sie hat keine Hand frei, versucht aber dennoch die Tür aufzumachen und schafft es nicht. Also mache ich das für sie, aber ich stehe im Weg und muss ins Treppenhaus treten, um sie vorbeizulassen. Und sie muss die Tür offen halten, weil ich keinen Schlüssel habe. Und dann muss ich mich wieder hinter sie schieben, um die Tür aufzuhalten, ehe sie zufallen kann. Und das wär's dann. Ich muss mit Reue gestehen, dass sich ein großartiges Gefühl einstellt. Eine Mischung aus Befreiung und nervöser Anspannung. Es fängt bei den Zehen an und durchflutet mich in einer großen Welle. Ich habe das schon früher erlebt und weiß, dass es nicht viel zu bedeuten hat. Zum Beispiel bedeutet es komischerweise nicht, dass ich die nächsten paar Wochen überglücklich sein werde. Aber mir ist klar, dass ich das Beste daraus machen sollte, solange es vorhält. Und so feiere ich meine Rückkehr ins Königreich der Singles. Ich setze mich in meinen Sessel, in den der hier bleiben wird, und pule Stückchen aus der Füllung der Lehne. Ich zünde mir eine Zigarette an, wo ich so früh noch gar keine Lust drauf habe. Einfach, weil es mir jetzt frei steht, in der Wohnung zu rauchen, wann immer ich will, ohne dass es Krach gibt. Ich frage mich, ob ich die nächste Frau, mit der ich schlafen werde, bereits getroffen habe oder ob sie mir noch unbekannt ist. Ich beschließe, mir das Chess-Logo an die Wohnzimmerwand malen zu lassen. Ich fühle mich okay, ich fühle mich gut, ich gehe zur Arbeit. Mein Laden heißt Championship Vinyl. Ich führe Punk, Blues, Soul und Rhythm and Blues, ein bisschen Ska, Indie-Kram, 60s-Pop. Alles für den seriösen Plattensammler, wie die ironisch-altmodische Schrift im Schaufenster erklärt. Der Laden liegt in einer ruhigen Seitenstraße in Holloway, eine gut gewählte Lage, um ein absolutes Minimum an Laufkundschaft anzuziehen. Meinen Schnitt mache ich dank der Leute, die sich samstags extra hierher bemühen. Junge Männer und nur junge Männer mit John Lennon-Brillen, Lederjacken und den Armen voll mit quadratischen Einkaufstüten und dank des Mail-Order-Versands. Ich komme zu spät zur Arbeit und als ich eintreffe, lehnt Dick bereits an der Tür und liest in einem Buch. Er ist 31 und hat langes, fettiges, schwarzes Haar. Er trägt ein T-Shirt, eine Lederjacke, die tapfer versucht, sich den Anschein zu geben, als habe sie schon bessere Zeiten gesehen, obwohl er sie erst vor einem Jahr gekauft hat. Und einen Walkman mit einem paar lächerlich großer Kopfhörer, die nicht nur seine Ohren, sondern auch sein halbes Gesicht verdecken. Das Buch ist ein Paperback einer Lou Reed-Biografie. Die Einkaufstüte an seinen Füßen wirbt für ein tierisch angesagtes amerikanisches Independent-Label. Er hat sie unter größten Mühen ergattert und wird ausgesprochen nervös, wenn wir ihr zu nahe kommen. Er benutzt sie, um Kassetten herumzuschleppen. Er hat das meiste schon gehört, was an Musik im Laden steht, und bringt lieber neues Zeug zur Arbeit mit. Tapes von Freunden, Bootlegs, die er per Post bestellt hat, als eine Zeit damit zu verschwenden, sich irgendwas ein zweites Mal anzuhören. Morgen, Dick. Oh, hi. Hi, Rob. Entschuldigung, ich bin zu spät. Kein Problem. Schönes Wochenende gehabt? Okay. Ich habe das erste Licorice Comfits Album in Kempten entdeckt. Das auf Testament of Youth. Ist hier nie veröffentlicht worden, nur als Japan-Import. Spitze, ich habe keine Ahnung, wovon zum Henker er spricht. Ich nehm's dir auf. Danke. Weil du gesagt hast, dir würde ihre erste gefallen, Pop Girls EC Tever. Die mit Hetty Schack auf dem Cover. Allerdings hast du das Cover nicht gesehen. Du hattest nur das Tape, das ich dir gemacht habe. Meine Wohnung ist voll von Tapes, die Dick mir gemacht hat. Die meisten habe ich mir nie angehört. Wie geht's dir überhaupt? Dein Wochenende? Ich kann mir nicht vorstellen, was für ein Gespräch wir führen würden, wenn ich Dick von meinem Wochenende erzählen würde. Er zerfiele wahrscheinlich zu Staub, wenn ich ihm erzählen würde, dass Laura ausgezogen ist. Oh, so lala, durchwachsen. Der Laden riecht nach abgestandenem Rauch, Feuchtigkeit, Plastikschutzhüllen und ist eng, schmuddelig, schmutzig, vollgestopft. Zum Teil, weil ich das so wollte. Plattenläden müssen so aussehen. Und nur Phil Collins-Fans geben sich mit solchen ab, die so sauber und proper wie ein Reihenhaus aussehen. Zum Teil, weil ich es nicht schaffe, ihn sauber zu machen oder zu renovieren. Dick legt eine Platte auf, irgendein psychedelisches West Coast-Teil, und kocht uns Kaffee, während ich die Post durchsehe, und dann trinken wir Kaffee. Dann versucht er, ein paar Platten in die aus allen Nähten platzenden, knarrenden Plattenkisten zu zwängen, während ich ein paar Mail-Order-Pakete packe. Dann werfe ich einen Blick auf das Kreuzworträtsel im Guardian, während er in irgendeinem amerikanischen Rockmagazin liest. Dann wirft er einen Blick aufs Kreuzworträtsel im Guardian, während ich das amerikanische Magazin lese. Und ehe wir uns versehen, bin ich mit Kaffeekochen dran. Gegen 10:30 wankt ein irischer Säufer namens Johnny herein. Er kommt uns etwa dreimal die Woche besuchen und seine Besuche sind zu choreografierten und festgelegten Ritualen geworden, die weder er noch ich ändern wollen. In einer feindseligen und tückischen Welt sind wir füreinander verlässliche Größen. Johnny ist unser einziger Vormittagskunde. Dies ist kein Job für Überambitionierte. Barry taucht erst nach dem Mittag auf, was nicht ungewöhnlich ist. Sowohl Dick als auch Barry sind als Teilzeitkräfte angestellt worden. Jeder für 3 Tage. Aber kurz nachdem ich sie angeheuert hatte, fingen beide an, jeden Tag zu kommen. Alles senkrecht, Jungs! Es ist Februar. Es ist kalt. Es ist nass. Laura ist Walking on Sunshine. Mach es aus, Barry! Das ist mein neues Tape. Das ist mein Montagmorgen-Tape. Ich hab's extra letzte Nacht aufgenommen. Wir haben verdammt nochmal schon Montagnachmittag. Hätt's früh aus dem Bett kommen sollen. Ich hab nur versucht, dich aufzuheitern, mehr nicht. Tut mir furchtbar leid. Ja, leg doch irgendwelche alte, trostlose Stinkermusik auf. Ist doch mir egal. Ich will bloß was, was ich ignorieren kann. Das ist das Tolle daran, in einem Plattenladen zu arbeiten. Was? Sachen spielen, die man nicht hören will. Ich dachte, dieses Tape könnte einen Diskussionsanstoß geben. Ich wollte euch nach euren 5 Lieblingsplatten für einen verregneten Montagmorgen fragen und so. Hier müsst ihr alles versauen. Und so weiter und so weiter. Wahrscheinlich für den Rest meines Berufslebens. This is the BBC calling the world from London. Dienstagabend ordne ich meine Plattensammlung neu. Ich tue das oft in Zeiten emotionaler Belastung. Als Laura hier wohnte, hatte ich die Platten alphabetisch geordnet. Vorher hatte ich sie in chronologischer Ordnung. Angefangen mit Robert Johnson bis zu, keine Ahnung, Wham oder irgendwas Afrikanischem. Oder was ich mir sonst so anhörte, als Laura und ich uns kennenlernten. Heute Abend aber schwebt mir etwas anderes vor. Und ich versuche mich zu erinnern, in welcher Reihenfolge ich die Platten gekauft habe. Auf diese Weise hoffe ich, meine Autobiografie schreiben zu können, ohne auch nur einen Stift in die Hand nehmen zu müssen. Aber was mir, Rob Fleming, wirklich gefällt, ist das Gefühl der Sicherheit, das ich durch mein neues Ordnungssystem gewinne. Ich habe mich komplizierter gemacht, als ich bin. Ich habe ein paar tausend Schallplatten, und man müsste schon ich selbst oder mindestens Doktor der Flamingologie sein, um irgendeine wiederzufinden. Wenn ich, sagen wir, Blue von Joni Mitchell spielen möchte, muss ich mich daran erinnern, dass ich sie im Herbst 1983 für jemanden gekauft habe und es mir dann aus Gründen, auf die ich hier wirklich nicht eingehen möchte, anders überlegte. Tja, ihr wisst von all dem nichts und werdet aufgeschmissen, nicht wahr? Und aus irgendeinem Grunde finde ich das ungeheuer beruhigend. Etwas Verrücktes passiert am Mittwoch. Johnny kommt rein, singt All Kinds of Everything, versucht sich eine Handvoll Plattencover zu grapschen und wir führen gerade unser kleines Ladenballett auf, als er sich mir entwindet, hochschaut und fragt: Bist du verheiratet? Bin ich nicht. Du? Denkst du, ich würde so beschissen dastehen, wenn ich eine Frau hätte? Das würde auch nichts nutzen, Johnny. Rob hat eine wunderbare Frau zu Hause. Und schau ihn dir an. Schlechter Haarschnitt, Pickel, scheußlicher Pullover, grauenhafte Socken. Der einzige Unterschied zwischen dir und ihm ist, dass du nicht jede Woche die Miete für einen Laden zahlen musst. Ich schleudere Johnny raus auf den Bürgersteig, knalle die Tür zu, rase durch den Laden, packe Barry am Aufschlag seiner braunen Wildlederjacke und erkläre ihm, dass ich ihn umbringen werde, wenn ich mir jemals im Leben wieder auch nur ein Wort dieses leeren, erbärmlichen, hirnlosen Geschwafels anhören muss. Als ich ihn loslasse, zittere ich vor Wut. Dick kommt aus dem Lager und hüpft auf und ab. Was bist du für ein bescheuerter Irrer? Wenn die Jacke zerrissen ist, Freundchen, wirst du das teuer bezahlen. Genau das sagt er. Teuer bezahlen. Großer Gott. Und dann stürmt er aus dem Laden. Bist du in Ordnung? Klar. Tut mir leid. Es ist nämlich so, Dick. Ich habe keine wunderbare Frau zu Hause. Sie ist weg. Und falls wir Barry je wiedersehen, könntest du ihm das vielleicht sagen. Sicher, Rob. Kein Problem. Überhaupt kein Problem. Ich erzähle es ihm, sobald ich ihn sehe. Ich muss ihm sowieso noch was sagen. Also gar kein Problem. Ich erzähle ihm einfach von... Du weißt schon, Laura. Wenn ich ihm das andere erzähle. Natürlich erzähle ich ihm deine Angelegenheit zuerst, bevor ich meine erzähle. Meine ist nicht so wichtig. Nur über jemanden, der morgen Abend im Harry Lauder spielt. Also erzähle ich es ihm vorher. Gute Nachricht und schlechte Nachricht. In der Art. Oder besser, schlechte Nachricht und gute Nachricht. Denn er mag diesen jemand, der da im Harry Lauder auftritt. Ich meine, er mochte auch Laura. So habe ich das nicht gemeint. Und er mag dich. Ich meinte nur. Wir drei gehen ins Harry Lauder. Mit Barry ist alles klar. Dick erklärte ihm die Sachlage, als er in den Laden zurückkam, und beide geben sich die größte Mühe. Das Lauder ist ein riesengroßer Pub mit einer so hohen Decke, dass sich der Zigarettenqualm wie eine Zeichentrickwolke über den Köpfen ballt. Es ist schäbig und zugig, aus den Sitzbänken hat man die Füllungen gerissen, das Personal ist mürrisch, die Toiletten sind feucht und stinkig, der Wein ist lachhaft schlecht, das Bitter hat zu viel Kohlensäure und ist viel zu kalt. Mit anderen Worten, ein stinknormaler Pub im Londoner Norden. Die Frau, wegen der wir gekommen sind, heißt Mary LaSalle. Sie hat ein paar Soloplatten auf Indie-Labels veröffentlicht und Nancy Griffiths hat mal einen ihrer Songs gecovert. Dick sagt, sie wohne jetzt hier. Er hat irgendwo gelesen, dass sie glaubt, England sei empfänglicher für ihre Art von Musik, was vermutlich heißt, dass wir eher freundliches Desinteresse als offene Feindseligkeit an den Tag legen. Es sind jede Menge männlicher Singles da. Single nicht im Sinne von unverheiratet, sondern Single im Sinne von keine Freunde. In einer solchen Gesellschaft wirken wir drei, ich übel launig und einsilbig, Dick nervös und schüchtern, Barry umgänglich wie selten, wie ein ausgewachsener, feuchtfröhlicher Betriebsausflug. Es gibt viele Songs, um die ich einen großen Bogen gemacht habe, seit Laura weg ist. Aber der Song, mit dem Mary LaSalle beginnt, der Song, bei dem ich weinen muss, zählt nicht dazu. Der Song, bei dem ich weinen muss, hat mich nie zuvor zum Weinen gebracht. Ehrlich gesagt musste ich bei dem Song, bei dem ich jetzt weinen muss, normalerweise kotzen. Man stelle sich vor, eine Coverversion eines Peter Frampton-Stücks zu hören und loszuflennen. Peter Frampton, dieses dämliche Tütendings, in das er immer geblasen hat, um diesen Donald Duck-Sound mit der Gitarre hinzukriegen. Frampton Comes Alive, an der Spitze der amerikanischen Rockcharts für 720 Jahre oder so. Das wahrscheinlich jeder hirntote, zugekokste Schwachkopf in L.A. zu Hause hat. Ich akzeptiere durchaus, dass ich dringenden Bedarf an Symptomen habe, die mir begreifen helfen, wie traumatisch die jüngsten Ereignisse für mich waren. Aber müssen es derart extreme Symptome sein? Und damit ist es nicht getan. Mary LaSalles Version von Baby, I Love Your Way stürzt mich in zwei einander offensichtlich widersprechende Zustände. A. Ich vermisse Laura plötzlich mit einer Heftigkeit, von der ich in den letzten 4 Tagen nichts bemerkt habe. Und B. Ich verliebe mich in Mary LaSalle. Mary ist hübsch, mit diesem typisch amerikanischen, kaum merklichen Silberblick. Sie sieht aus wie eine etwas molligere Susan Day nach Partridge Family und vor L.A. Law. Wenn es schon eine unerwiderte Liebe auf den ersten Blick sein muss, kann man es weit schlechter treffen. Mein Leben lang wollte ich einmal mit einer Musikerin ins Bett. Nein, eine Beziehung haben. Ich wollte, dass sie zu Hause Songs schreibt und mich nach meiner Meinung fragt. Vielleicht einen unserer privaten Scherze in den Text einbaut. Dass sie mir in den Liner Notes dankt, vielleicht sogar ein Foto von mir auf dem Innencover bringt. Und ich wollte ihr bei ihren Auftritten vom Bühneneingang aus zusehen. Mary macht nach etwa einer Stunde eine Pause. Sie sitzt auf der Bühne und trinkt in großen Schlucken Budweiser aus der Flasche. Ein Typ kommt mit einem Karton voll Kassetten und stellt ihn neben ihr auf die Bühne. Die Kassetten kosten 5,99 £, aber sie haben keine Pennies, also kosten sie in Wirklichkeit 6. Wir kaufen ihr alle eine ab. Und zu unserem Entsetzen spricht sie uns an. Amüsiert ihr euch? Schön, ich mich nämlich auch. Schön, ich habe nur einen Zehner und stehe dumm rum, während der Typ nach 4 Pfund in Münzen herumkramt. Stimmt es, dass du jetzt in London lebst? Ja, sogar ganz in der Nähe. Gefällt's dir? Nicht schlecht. Mir wäre das nie eingefallen. Es geht. Ihr Jungs müsstet das doch eigentlich wissen. Gibt's hier in der Ecke gute Plattenläden oder muss ich dafür ins West End? Warum beleidigt sein? Wir sind die Sorte Typen, die sich mit Plattenläden auskennt. So sehen wir aus und so sind wir auch. Er hat einen. In Holloway? Gleich die Seven Sisters Road hoch. Championship Wein. Ja, wir arbeiten da. Wird dir gefallen. Komm vorbei. Was verkauft ihr? Ein bisschen von allem, was taugt. Blues, Country, alten Soul, New Wave. Klingt spitze. Jemand anders will mit ihr sprechen, also lächelt sie uns freundlich zu und wendet sich ab. Wir gehen zurück an unseren Platz. Wieso habt ihr vom Laden erzählt? Ich wusste nicht, dass das geheime Informationen sind. Ich meine, ich weiß, dass wir keine Kundschaft haben, aber ich hielt es für einen Missstand, nicht für eine Geschäftsstrategie. Ich weiß, dass ich mich dumm anstelle, aber ich möchte nicht, dass sie in meinen Laden kommt. Wenn sie in den Laden käme, könnte ich wirklich anfangen, sie zu mögen. Und dann würde ich unentwegt darauf warten, dass sie kommt. Und wenn sie dann käme, wäre ich nervös und linkisch. Würde sie schließlich auf eine tollpatschig umständliche Art auf einen Drink einladen. Und entweder würde sie meine Absicht nicht erfassen und ich käme mir wie ein Idiot vor. Oder sie würde mich kalt abweisen und ich käme mir wie ein Idiot vor. Wie alt muss man werden, bis das aufhört? Als ich nach Hause komme, sind 2 Mitteilungen auf dem Anrufbeantworter. Rob, Liz hier. Wollte nur mal hören, ob du okay bist. Ruf mal an. Ich bleib neutral vorerst. Alles Liebe. Tschüss. Hi, ich bin's. Ich brauche noch ein paar Sachen. Kannst mich morgens auf der Arbeit anrufen? Danke. Ich rufe Laura gleich früh morgens an. Laura möchte Samstagnachmittag vorbeikommen, wenn ich auf der Arbeit bin, um Unterwäsche abzuholen. Hier hätten wir Schluss machen sollen. Aber ich versuche, eine andere Art Gespräch anzufangen. Und das passt ihr nicht, weil sie auf der Arbeit ist und sie legt unter Tränen auf. Und ich fühle mich wie ein Schwachkopf, weil ich mich nicht bremsen konnte. Das kann ich nie. Liz rufe ich am frühen Nachmittag an. Sie fragt, wie es mir geht und ob ich zurechtkomme. Sie erklärt mir, sie hielte von diesem Ian nicht viel. Wir verabreden uns für irgendwann nächste Woche zu einem Drink. Ich lege auf. Welcher verdammte Ian? Ich wollte nur sagen, dass wir auf der Gästeliste für Marys Gig im White Lion stehen. Wir alle drei. Ach, das ist ja wirklich sagenhaft, Barry. Auf der Gästeliste im White Lion. Ist schon toll, einflussreiche Freunde zu haben, was? Ich kenne niemanden namens Ian. Laura kennt niemanden namens Ian. Wir sind 3 Jahre zusammen gewesen und ich habe sie nie einen Ian erwähnen hören. Es gibt keinen Ian in ihrem Büro. Sie hat keine Freunde namens Ian und sie hat keine Freundinnen mit Freunden namens Ian. Ich würde nicht behaupten, dass sie in ihrem ganzen Leben noch keinem Ian begegnet ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sie seit 1989 in einem Ian-freien Universum gelebt hat. Und diese Gewissheit hält vor, bis ich nach Hause komme. Auf der Fensterbank, direkt hinter der gemeinsamen Haustür, liegen 3 Briefe zwischen der Pizza Blitz und der Minicab-Reklame. Eine Rechnung für mich, ein Kontoauszug für Laura und eine Fernsehgebührenmahnung für Mr. E. Raymond, seinen Freunden und Nachbarn als Ray bekannt. Der Typ, der bis vor ungefähr 6 Wochen über uns wohnte. Er wäre genau ihr Typ. Der verirrte kleine Junge, offen und ehrlich, fürsorglich, gerade melancholisch genug, um interessant zu wirken. Ich habe ihn schon damals nicht besonders leiden können und jetzt hasse ich ihn bis aufs Blut. Wie lange, wie oft? Das letzte Mal, als ich mit Ray, Ian, sprach, der Abend vor seinem Auszug, lief damals schon was? Hat sie sich nachts die Treppe hochgeschlichen, wenn ich weg war? Mir fallen nach und nach weitere Dinge ein. Seine Latzhosen. Seine Musik. Afrikanische, lateinamerikanische, bulgarische, je nachdem welcher beschissene World Music Mist gerade in war. Sein hysterisches, nervöses, nervtötendes Lachen. Mir fällt überhaupt nichts Gutes an ihm ein. Es gelingt mir, die widerlichste und beunruhigendste Erinnerung zu verdrängen, bis ich ins Bett gehe und höre, wie die Frau, die jetzt oben wohnt, herumstampft und Schranktüren knallt. Das ist das Allerschlimmste. Die Sache, die jeden Mann in meiner Lage im kältesten, klebrigsten Schweiß ausbrechen ließe. Wir haben ihm immer beim Sex zugehört. Wir konnten die Geräusche hören, die er machte. Der ist ja ganz schön ausdauernd, meinte ich eines Nachts, als wir beide an die Decke starrten. Hätte ich auch mal so ein Glück, meinte Laura. Das war ein Scherz. Wir lachten. Haha, machten wir. Während der Nacht habe ich einen dieser Träume, die eigentlich gar keine Träume sind, nur so Zeugs wie Laura mit Ray fickt. Und ich bin erleichtert, dass ich mitten in der Nacht aufwache und der Traum damit aufhört. Aber die Erleichterung währt nur wenige Sekunden und schon kommt mir alles zu Bewusstsein, dass irgendwo Laura wirklich gerade mit Ray fickt. Vielleicht nicht genau jetzt, denn es ist 3.56 Uhr morgens, obwohl man bei seinem Stehvermögen, bei seiner Ejakulationshemmung, haha, nie wissen kann. Dick Barry und ich fahren zum White Lion, um Mary zu sehen, und tatsächlich stehen unsere Namen auf der Gästeliste. Das White Lion ist kleiner als das Lauder und viel gemütlicher. Es gibt sogar ein Vorprogramm. Irgendein grässlicher, örtlicher Singer-Songwriter, für den gleich nach Cat Stevens' Tea for the Tillerman das Ende der Welt kam. Nicht mit dem großen Knall, sondern mit einem leisen Wimmern. Die guten Neuigkeiten? Erstens, ich heule nicht während Baby, I Love Your Way, auch wenn mir ein wenig flau ist. Zweitens, wir werden erwähnt. Und die Leute drehen sich um, um uns anzustarren. Wir machen dumme Gesichter. Und Barry, der Blödmann, fängt vor Aufregung fast an zu kichern. Drittens, ich will immer noch irgendwo auf Marys Albumcover erscheinen, trotz der Tatsache, dass ich mich ernsthaft krank fühlte, als ich heute Morgen zur Arbeit ging, weil ich die halbe Nacht wach war und selbstgedrehte aus alten Kippen geraucht, Bananenlikör getrunken und Laura vermisst habe. Die schlechten Neuigkeiten. Mary holt jemanden für die Zugabe auf die Bühne, einen Kerl. Einen, der sich mit ihr das Mikrofon mit einer Vertrautheit teilt, die mir nicht gefällt. Der die zweite Stimme bei Love Hurts singt und sie dabei auf eine Weise anblickt, die vermuten lässt, dass er vor mir in der Schlange fürs Coverfoto steht. Mary sieht immer noch wie Susan Day aus. Und dieser Typ, sie stellt ihn vor als T-Bone Taylor, das bestgehütete Geheimnis von Texas, sieht aus wie eine hübschere Ausgabe von Daryl Hall von Hall & Oates, falls ihr euch so eine Kreatur vorstellen könnt. Er hat langes, blondes Haar, ausgeprägte Wangenknochen und ist ungefähr 3 Meter groß. Aber er hat auch Muskeln und eine Stimme, die so tief ist, dass sie mit einem dumpfen Schlag auf die Bühne zu prallen scheint und auf uns zurollt wie eine Kanonenkugel. Am nächsten Tag komme ich zu spät in den Laden und Dick hat bereits eine Nachricht von Liz entgegengenommen. Ich soll sie dringend auf der Arbeit anrufen. Ich habe nicht vor, sie auf der Arbeit anzurufen. Sie will unsere Verabredung für heute Abend absagen und ich weiß warum und werde es ihr nicht gestatten. Sie muss mir das schon ins Gesicht sagen. Das Treffen mit Liz dauert nicht lange. Ich sehe, wie sie auf meinen Tisch zugestürmt kommt. Sie ist nett, Liz, aber sie ist riesengroß und wenn sie wütend ist, ziemlich furchteinflößend. Und ich versuche es mit einem Lächeln, sehe aber, dass es nichts werden wird, denn sie ist zu geladen, um sich davon stopfen zu lassen. Du bist ein mieses Arschloch. Und dann dreht sie sich um und geht raus und die Leute am Nebentisch glotzen mich an. Natürlich hat sie recht. Ich bin ein mieses Arschloch. Ein paar Jahre lang, gegen Ende der 80er, war ich DJ in einem Club in Kentish Town. Und dort lernte ich auch Laura kennen. Sie kam zu meinem kleinen Podiumsdings und ich mochte sie auf Anhieb. Sie bat mich, eine Platte zu spielen, die ich wirklich liebe. Got to Get You Off My Mind von Solomon Burke, falls es jemanden interessiert. Ich war ein guter DJ, glaube ich. Auf jeden Fall schienen sich die Leute zu amüsieren. Sie tanzten, blieben lange und fragten, wo sie ein paar von den Platten, die ich spielte, kaufen könnten. Und sie kamen Woche für Woche wieder. Laura ist Rechtsanwältin. Allerdings war sie, als ich sie kennenlernte, eine andere Sorte Rechtsanwältin als heute. Damals arbeitete sie für eine Rechtsberatungsstelle, heute arbeitet sie für eine Kanzlei in der City. Nicht etwa, weil sich irgendeine politische Einstellung geändert hätte, sondern weil sie ihren Arbeitsplatz verlor und keinen neuen Job in der Rechtsberatung finden konnte. Wenn ich mich dumm stellen wollte, würde ich behaupten, das Geld hätte alles verändert. Als sie ihren Job wechselte, hatte sie plötzlich Unmengen davon. Und als ich die Arbeit im Club verlor und die Konjunkturkrise den Laden für Passanten plötzlich unsichtbar zu machen schien, hatte ich gar keins mehr. Natürlich machen solche Dinge das Leben kompliziert und man muss allerlei Kurskorrekturen vornehmen, Kämpfe austragen und Grenzen ziehen. Aber tatsächlich lag es nicht am Geld. Es lag an mir. Wie Liz schon sagte, ich bin ein Arschloch. Ich weiß nicht genau, was Laura gesagt hat, aber sie wird mindestens 2, vielleicht alle 4 der folgenden Informationen preisgegeben haben. Dass ich mit einer anderen geschlafen habe, während sie schwanger war. dass meine Affäre eine der unmittelbaren Ursachen dafür war, dass sie die Schwangerschaft abbrach, dass ich mir nach ihrer Abtreibung eine größere Summe Geld von ihr geliehen und noch nichts zurückgezahlt habe, dass ich kurz bevor sie mich verließ erklärt habe, ich sei mit unserer Beziehung unzufrieden und hätte sozusagen schon angefangen, mich anderweitig umzusehen. Habe ich diese Dinge getan oder gesagt? Ja, das habe ich. Gibt es irgendwelche mildernden Umstände? Eigentlich nicht. Es sei denn, alle Umstände könnten als mildernd geltend gemacht werden. Und bevor ihr euer Urteil fällt, setzt euch hin und schreibt die 4 schlimmsten Dinge auf, die ihr eurem Partner angetan habt. Beschönigt nichts und versucht nichts zu erklären. Listet es einfach auf, so offen und ehrlich wie möglich. Fertig? Okay. Wer ist jetzt das Arschloch? High Fidelity Teil 1 nach dem gleichnamigen Roman von Nick Hornby. Übersetzung von Clara Drexler und Harald Hellmann. Funkfassung in 5 Teilen von Katrin Zipse. Mit Michael Mertens als Rob und Sophie von Kessel als Laura. In weiteren Rollen Oliver Bayerl, Ingo Hülsmann, Jule Ronstedt, Nicola Tigeler und Andreas Wimberger. Ton und Technik Johanna Fegert, Peter Lübke und Waltraud Gruber. Regieassistenz Marc Ginzler, Regie Ulrich Lampen. Redaktion Katrin Zipse.